Text 21. Der Irak nach Saddam Hussein. Eine Sendung der Ökologischen Linken Wien. Tausende Irakerinnen und Iraker feierten im Dezember 2003 die Festnahme Saddam Husseins, während die Mehrheit der irakischen Bevölkerung versucht, einen neuen, demokratischen Irak aufzubauen, geht allerdings der Terror von Basisten und Anhängerinnen und Anhängern der Al-Qaida im Land weiter. Die mediale Präsenz dieser Anschläge verdeckt in Europa oft auch die Fortschritte, die es trotz aller Hindernisse gibt. Der Mitbegründer der seit 13 Jahren im Nordirak tätigen entwicklungspolitischen Organisation Wadi e.V., Thomas von der Ostensacken, bereiste nach dem Sturz des Baath-Regimes mehrmals den Irak und berichtet über die aktuelle politische und soziale Situation im Irak. Die Veranstaltung wurde organisiert von Wadi und der Grünalternativen Jugend Wien. Wadi e.V. unterstützt Projekte im Irak, in Jordanien und Israel-Palästina. Eine umfangreichere Beschreibung der Aktivitäten von Wadi e.V. findet ihr auf deren Homepage www.wadinet.de. Es handelt sich bei den Projekten vor allem um Hilfestellungen für Frauen in psychischen Notsituationen, für Opfer sexueller Gewalt, Gefangene und Flüchtlinge. Ich werde also heute über drei Punkte oder drei Themenkomplexe speziell sprechen. Das eine ist, wie die Diskrepanz zwischen der Medienberichterstattung im sogenannten alten Europa und der Realität vor Ort aussieht. In dem alten Europa, das sich ja sehr vehement und sehr einseitig gegen diesen Krieg ausgesprochen hatte. Und zum Zweiten die Rezeption, etwas auf die Rezeption des Nahen Ostens im Allgemeinen eingehen, gegen den Nahen Osten als ein, denke ich, sehr ein immenses Projektionsfeld von Wünschen, Ängsten, Ressentiments, gerade in Deutschland und Österreich, die sehr wenig letztlich mit der Realität vor Ort zu tun haben. Und zum Dritten eine Art von Ausblick, was im Irak möglich ist. Ist, was im Irak wünschenswert ist und wie wir mit unseren beschränkten Mitteln versuchen, diesen Prozess zu begleiten. Wenn man über den Irak nach Saddam Hussein spricht, spricht man zugleich über eine vollkommen neue geostrategische Realität im Nahen Osten. Dieser Krieg ist von den Amerikanern, man mag darüber denken, was man will, angelegt als eine langfristige und grundlegende Veränderung der bisherigen Paradigmen, unter denen der Nahe Osten betrachtet worden ist, unter dem aber auch vor allen Dingen von amerikanischer Seite in den letzten 50 Jahren, das ist speziell in der Zeit des Blockkonfliktes, Nahostpolitik betrieben worden ist. Was also immer im Irak geschieht, kann niemals nur betrachtet werden als eine Entwicklung, die den Irak selbst betrifft, sondern im großen Maße die Region. Und so wird die Entwicklung im Iran auch von den unterschiedlichen regionalen Akteuren wahrgenommen. Wenn also etwa der Versuch gelingen sollte, die totalitäre, darauf werde ich später noch einkommen, Herrschaft der Baas, die in Baas-Partei, die im Irak dieses Land 35 Jahre lang vollkommen ruiniert hat, zu verwandeln in eine wie auch immer geartete Gesellschaft, die, sagen wir mal, demokratischer, weniger autokratisch und mit einem höheren Maß an Partizipation gesellschaftlicher Gruppen möglich wäre, würde dies in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr starke Sogwirkung haben auf Länder in der Nachbarschaft, die alle von sehr großen zentralen Interesse sind, der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, Syrien und Jordanien, die selber momentan eine entsprechende Angst haben, da der Druck der USA auf sie sich vor allen Dingen, was den Iran und Syrien anbelangt, partiell aber auch Saudi-Arabien verstärkt und versuchen, diesen Prozess nun möglichst zu verhindern, zu verlangsamen oder gar zu verunmöglichen. Über den Irak reden heißt also, über den ganzen Nahen Osten reden und über die ganzen Widersprüche des Nahen Ostens reden, die sich in irakischer Politik und in der Art und Weise, wie der Irak verwaltet worden ist, mehr oder weniger paradigmatisch niedergelegt haben. Das allerdings bedarf erstmal eines Wissens darum, was eigentlich momentan im Irak geschieht. Denn ganz offensichtlich war es ja so, und da spreche ich jetzt von Deutschland, vielleicht war es in Österreich besser, dass all jene, die von den Medien als Nahostexperten hofiert wurden, von den unterschiedlichen Stiftungen als solche durchgefüttert worden sind und in den Beratergremien des Außenamtes etc. saßen, eine falsche Prognose nach der anderen gegeben haben, die teilweise vor allen Dingen während des Krieges sich im 24-Stunden-Takt als irrsinnig erwiesen. Ich denke, um ein Beispiel zu nennen, nur daran, wie der in Deutschland hochbeliebte und bestens alimentierte Peter Scholl-Latour, einer jener Nahostexperten, die das ZDF sich zu jeder Angelegenheit heranzieht, noch am 7. April, ungefähr 36 Stunden bevor in Bagdad die Statue Saddam Husseins fiel, erklärte, Bagdad würde zu einem arabischen Stalingrad werden und die amerikanische Armee dürfte in etwa 3 bis 4 Wochen brauchen, bis sie diese Stadt einnehmen würde, die dann in Trümmern liegen würde und so weiter und so fort. Was dahin sogar noch darin gipfelte, das ist immer noch meine Lieblingsszene, damit man weiß, wovon ich rede. Die ARD hatte sich da einen ganz besonderen Schlaumeier nach Bagdad gesendet, der immer in kugelsicherer Weste von diesem Palestine-Hotel berichtete und nun also auch am 9. April in einer Live-Schaltung berichten musste, was denn geschah, als die Koalitionstruppen in Bagdad einmarschierten und auf diesem Platz vor dem Palestine-Hotel stand und befragt wurde, wie denn die Bevölkerung Bagdads nun den Einmarsch der Amerikaner wahrnehme. Und der antwortete, die Bagdadis haben Angst, sie widersetzen sich dem, es gibt überhaupt keine Freude in der Stadt. Und während er das noch erzählte, hinter ihm, also im Kameraausschnitt, die ersten Menschen anfingen, so hoch und runter zu springen und sich ihre Hemden auszogen und winkten, während am Horizont die ersten Panzer auf diesem Platz auffuhren, derselbe Platz, auf dem 2 Stunden später die größte Statue Saddam Husseins gestürzt wurde und die Moderatorin in Mainz oder zwar ARD in Hamburg ihn also fragte, was das denn für Leute seien, die dort hinter ihm wedeln, schwinden. Und er drehte sich um und sagte, ich vermute, das sind Soldaten der irakischen Armee, die versuchen sich zu ergeben, bevor sie von den Amerikanern erschossen werden. Ein fulminantes Beispiel für die sehr deutsche Art und Weise der völligen Realitätsverleugnung, wenn die Fakten und Tatsachen ein Maße einholen, dass man eigentlich sozusagen von ihnen überrollt wird. Von daher steht man auch in Deutschland, wenn man die Medien liest, vor dem irren Phänomen, dass monatelang die eher linksliberal geltende Presse sich in dieser Art der Tatsachenverleugnung gesuhlt hat. Und wenn man mal Beschreibungen finden wollte, die der Realität im Irak näher kamen, musste man in der Regel auf Postillen zurückgreifen, die man ansonsten nur sehr ungern anfasst. Und ein Beispiel ist die Berliner Morgenpost, die in ihrer Qualität, denke ich, sehr stark an die hiesige Kronenzeitung oder den Express heranreicht, wo vor wenigen Tagen ein wirklich lesenswerter und guter Artikel stand, mit dem ich hier auch beginnen möchte, weil der Mensch, denke ich, der diesen Artikel geschrieben hat, die Diskrepanz zwischen den Problemen und der Realität vor Ort und der hiesigen Wahrnehmung ganz gut trifft in einem sehr eingängigen Schreibstil, der notwendig ist für diese Yellow Press. Er schreibt also, die Iraker sehen, wenn sie über ihre Lage nachdenken, zuerst den Mangel an Strom, die langen Warteschlangen für Benzin, die Arbeitslosigkeit, die steigenden Preise, den ungehinderten Wildwuchs der Kriminalität. Um es einmal anders zu sehen, müsste man sich in einen Iraker versetzen, der ein Jahr lang im Tiefschlaf lag. Ein wenig wie die kränkelnde Mutter im Erfolgsfilm Goodbye Lenin. Des erwachenden Irakers letzter Stand ist Saddam Husseins Irak im Januar 2003. Nun schlägt er die Augen auf. Im Fernsehen läuft CNN, BBC oder, wahrscheinlicher, der unter Saddam ebenso verbotene arabische Fernsehsender Al Jazeera. Sein Bruder spricht gerade über Mobiltelefon mit seinem Cousin in Deutschland. Mobiltelefone waren unter Saddam verboten und Familien mit Verwandten im Ausland grundsätzlich verdächtig. Auf dem Tisch liegt Bargeld herum. Gestern war Zahltag, es sind amerikanische Dollar. Der Bruder verdient 100 Dollar im Monat, das Vierfache eines Durchschnittsgehalts unter Saddam. Er arbeitet als Korrektor bei einer der rund 150 neuen unabhängigen Zeitungen des Irak, in denen alles geschrieben und gesagt werden kann, außer Aufrufe zur Gewalt. Erstaunlicher als alles andere und zugleich die Erklärung für alles ist das Fehlen von Saddams Bild an der Wand über dem Wohnzimmerschrank. Saddam selbst, so erfährt der Iraker, ist Vergangenheit. Wenn er Kurde oder Schiit ist, dann ist diese Nachricht mehr wert als alle anderen zusammen. Ist er ein Sunnit, so freut er sich dennoch, bis er hört, dass Amerikaner das Land regieren und dass, wenn sie gehen, wahrscheinlich die Schiiten die Macht haben werden und die Kurden weitgehende Autonomie. Fortan gibt es keine Besuche der Staatssicherheit mehr, um zu drängen, dass der Sohn den Fedayeen Saddam beitreten soll oder um mit Haft zu drohen, wenn man nicht verrät, was der Nachbar so erzählt. Und überhaupt, zwei weitere Cousins sind frei, sie waren von Saddam eingesperrt worden. Warum, wissen weder sie noch die Familie. Das also stand in der Berliner Morgenpost und fokussiert ein Phänomen, das in der Regel hier nicht wahrgenommen wird, das nämlich neben Anschlägen, Selbstmordattentaten, einer partiellen Unsicherheit im Irak, sich in einer fast schon phänomenalen Art und Weise in den letzten 8 Monaten das Leben innerhalb des Landes weitgehend normalisiert hat. Zugleich aber, und das, um es erstmal sozusagen beispielhaft zu beginnen, wird jeder, der den Irak vorher kannte, und ich habe mich relativ lange im Irak 1991, kurz nach dem Zweiten Golfkrieg, aufgehalten, feststehen, dass das Bild, das Straßenbild sich insofern nicht nur grundlegend verändert hat, dass nicht an jeder Straßenecke ein Bild von Saddam Hussein in irgendeiner Pose hängt, als ideeller Vater mit einem Baby im Arm, als Waage der Justitia, die mit unverbundenen Augen vor dem Justizpalast steht, als Kurde, als Schiit, als Typ mit diesem irren Hut, wo da irgendwann dann diese Bilder alle verschwunden sind und die den Irak alles beherrschende Angst, die die Leute dazu gebracht hat, einen nicht anzusprechen, fast über die Straße zu huschen, verschwunden ist, ja eben man an jeder Straßenecke sich eine Zeitung kaufen kann, eine von 167, und eben eine Angst nicht mehr herrscht, die das Paradigmatische für den Irak der letzten 20 Jahre war. Die Leute fast schon, mit einigen wenigen Ausnahmen im sogenannten sunnitischen Dreieck, sich anstelle des Saddam-Bildes jenen bekannten Spruch von Winston Churchill ins Wohnzimmer hängen können, dass Demokratie ist, wenn morgens um 5 es klingelt und man sicher sein kann, dass es der Milchmann ist. Irakis symbolisierte das Abu Ghraib-Gefängnis in der Nähe von Bagdad mehr als viele andere Orte den Schrecken und den Terror, den dieses Regime verbreitet hat. Früher unzugänglich, kann man jetzt große Teile dieses Gefängnisses besichtigen, auch wenn noch einige Teile von den Koalitionstruppen benutzt werden. Im April, während Bagdad befreit wurde, hatten Bewohner der umliegenden Orte das Gefängnis gestürmt auf der Suche nach ihren Angehörigen. Gefunden hatten sie niemand. Vor dem Sturz seines Regimes hatte Saddam Hussein alle kriminellen Gefangenen freigelassen, von denen viele seitdem Bagdad nachts unsicher machen und alle politischen exekutieren lassen. Man fand noch einige von ihnen, schlecht verscharrt in der Nähe des Administrationsgebäudes. Das, wie das sonstige Gefängnis auch, wurde damals zerstört und gelootet. Die Wände dieses Administrationsgebäudes mussten Gefangene vor künstlerisch gestalten, mit Idyllen, auf denen vor einer Alpenlandschaft Liebespärchen abgebildet sind. An anderer Stelle gratulieren in einer Inschrift Insassen dem Direktor des Gefängnisses zum Tage der Revolution. Dahinter befinden sich Zellen, die auf einen Innenhof führen, dem wiederum Zellen folgen. Bis zu 30.000 Menschen saßen hier noch vor kurzem ein, in etwa 20 Trakten. Dazwischen fand man unter anderem ein Gerät, mittels dessen lebende Menschen in Hackfleisch verwandelt wurden. In Abu Ghraib wurden auch sonst regelhaft, wie in allen anderen Gefängnissen und Detention Camps des Irak, gefoltert und exekutiert. Mitunter wurden hier gleich mehrere hundert Häftlinge an einem Tag erschossen. Oder wie 1998, als Saddam Husseins Sohn Uday persönlich die Säuberung des völlig überfüllten Gefängniskomplexes befahl und in wenigen Tagen über 2000 Gefangene wahllos hinrichten ließ. Gerade einen Steinwurf entfernt von einer Wand, auf der Saddam Hussein als großer Führer des Irak und Befreier Arabiens gepriesen wurde. Ich habe Abu Ghraib kurz nach der Befreiung besichtigt im Mai. Überall fanden sich noch die Reste in aller Eile verbrannter Personalakten, oft nur Fetzen, aus denen ersichtlich war, dass der oder diejenige nicht mehr lebt. Mittwochs und samstags fanden die Exekutionen statt, Säuberung der überfüllten Gefängnisse. Eine Praxis, auf die die irakisch-kommunistische Partei schon Mitte der 90er Jahre die sogenannte internationale Staatengemeinschaft hingewiesen hatte. Wer Glück hatte, bekam dann donnerstags oder sonntags die Leiche seines Angehörigen ausgeliefert. Ohne Bezahlung, wenn dieser erhängt wurde, bei Erschießung mussten die Angehörigen den Gegenwert der Kugel bezahlen. Niemand im Gefängnis wusste, ob er auserwählt war zur Hinrichtung oder nicht. Überlebende berichten von dieser Woche für Woche wiederkehrenden Angst. Und überall in Gängen und Zellen, wie auch sonst im Irak, die Bilder Saddam Husseins mit Aufforderungen wie »Denke nicht an dich«, denke an die Zukunft deines Volkes. Oder neben einem Konterfei des Felsendoms, um dem sich perfide eine Schlange ringelt, um deren Hals ein Amulett mit dem Davidstern baumelt, denke immer nur an die Befreiung von Al-Quds, das arabische Wort für Jerusalem. Inzwischen ist im Irak die Todesstrafe suspendiert. Abu Ghraib soll in eine Gedenkstätte verwandelt werden, während überall im Lande die Massengräber entdeckt werden, von deren Existenz man wusste. Inzwischen ist die Zahl entdeckter Massengräber auf 300 angewachsen. Selbst die UN, die in ihren Schätzungen immer sehr vorsichtig war, geht davon aus, dass mindestens 350.000 Menschen in diesen Gräbern verscharrt sind. Irakische Quellen schätzen, dass mehr als 1 Million Menschen dem irakischen Regime in den letzten 30 Jahren zum Opfer gefallen sind. Es mag lapidar klingen, aber für jeden, der den Irak kennt, ist die Tatsache, dass es keine neuen von den Baathisten angelegten Massengräber mehr geben wird, die Folterknechte arbeitslos sind und Menschen zum ersten Mal seit Jahrzehnten ohne diese alles durchdringende Angst, die Leben im Irak vor allem ausgemacht hat, morgens aufwachen, immer noch unvorstellbar. Kurz, und das möchte ich nochmal unterstreichen, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass der Irak keine Republik der Angst mehr ist. Er ist ein vollkommen ruiniertes Land mit einer Bevölkerung, die langsam aus einem jahrzehntelangen Albtraum erwacht. Ein Land, in dem unglaublich viele Konflikte bevorstehen, aber es ist kein Land mehr, in dem jeder zu jeder Zeit aus objektiven Gründen zum Feind erklärt und der Vernichtung anheimgegeben werden kann. Und diese Angst herrschte im Irak auch nach der Befreiung weiter, nämlich bis zu dem Tag, als man Saddam Hussein aus seinem Erdloch zog, konnten sich sehr viele Irakis, mit denen ich in Bagdad, in Amara, in Diwaniyah, in Kirkuk, in Mosul gesprochen habe, immer noch nicht vorstellen, dass dieser Albtraum ein Ende gefunden hat. Es war sogar so, dass sehr häufig Leute meinten, wie 1991, als die Amerikaner erst die irakische Bevölkerung zum Aufstand aufgerufen hatten, um sie dann hängen zu lassen, würde auch diesmal die USA viel zu früh abziehen, Saddam wiederkommen und sie ihrem Schicksal überlassen. Und welche Angst das gewesen ist, die noch Monate nach der Befreiung im Irak geherrscht hat, habe ich selber in einer Hotelhalle in Bagdad miterlebt, vor ungefähr 2,5 Monaten im November, als die letzte Ansprache von Saddam Hussein aus dem Untergrund über einer dieser Kurzfernsehsender Al-Arabiya ausgestrahlt worden ist. Und ich saß da, wie gesagt, in einer Hotelhalle mit 40 Irakis. Es war kurz nachdem Ramadan zu Ende war und jeder rauchte und trank Kaffee und unterhielt sich. Und als die ersten Worte von dieser sehr eindringlichen Stimme von Saddam über das Fernsehen gesendet wurden, erstarrte wirklich jeder in der Haltung, in der er gerade gewesen ist. Und plötzlich war wieder diese Angst, nur weil diese Stimme zu hören war von Saddam Hussein, weil diese fast physisch greifbare Angst vor Saddam Hussein in diesem Raum wirklich fühlbar. Was es aber auch bedeutet, wenn sozusagen die Klammer oder die Angst langsam abfällt, ist, dass neben Freude und natürlich einer unglaublichen Unsicherheit über das, was die Zukunft bringen soll, dass man sich überhaupt zum ersten Mal, ohne auch Angst zu haben, erinnern kann, was mit einem und was auch mit Angehörigen passiert ist, von denjenigen Irakern, die sozusagen Opfer gewesen sind. Und ein sehr eindringliches Bild dafür, gerade im Südirak, ist, dass Leute in Städten wie Kut oder Amara jetzt die Bilder ihrer Angehörigen, die verschwunden sind oder umgebracht wurden von dem Regime, an ihren Geschäften anbringen oder an Moscheen anbringen. Und man also durch den Südirak läuft. Und alles ist vollgeklebt mit Bildern. Und das sind Bilder aus den frühen 80er Jahren, wo Leute aussehen, dass sie noch, wo man förmlich sieht, obwohl es nur Porträtfotos sind, dass Leute noch Schlaghosen tragen mit so seltsamen Koteletten, wie Serienschauspieler aus arabischen Soaps von 1978 oder 79. Und man sich wirklich vorstellen muss, dass 20 Jahre lang es bei Strafe verboten gewesen ist, sich überhaupt öffentlich daran zu erinnern, dass irgendein Familienmitglied, ein Freund verschwunden ist. Und ich denke, die nicht zu Unrecht hat, obwohl ich von ihnen zunehmend weniger halte, aber hat Amnesty International eben diese Art des Verschwindenlassens als eine der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen bezeichnet, die denkbar sind, weil man eben überhaupt nicht weiß, was geschehen ist. Und die Perfidie dieses Verschwindenlassens ist die Leute in Unsicherheit zu lassen. Und was für, sagen wir mal, und das ist nur wirklich ein Beispiel für psychische Langzeitfolgen, so etwas hat, sieht man momentan sehr deutlich auch im Nordirak oder in Kurdistan, wo es die 1988 das irakische Regime die sogenannte Anfal-Kampagne gegen die Kurden durchgeführt hat, die von Human Rights Watch als genozidal bezeichnet worden ist, während der im Nordirak an die 2.000, 2.500 Dörfer zerstört wurden, das Gebiet großräumig vermint worden ist, in vielen Fällen Giftgas gegen die Bevölkerung eingesetzt worden ist und nachweislich eben 172.000 Männer verschwunden sind, von denen man auch bis heute in der Regel nicht weiß, was mit ihnen geschehen ist. Und ihre Frauen zum großen Teil eben bis jetzt, bis April, Mai, immer noch die Hoffnung hatten, dass ihre Angehörigen vielleicht doch überlebt haben. Und jetzt eben man sukzessive in Massengräbern, so man die Gebeine identifizieren kann, eben diese Leute findet, die damals verschwunden worden sind und auch für die Angehörigen zum einen Gewissheit herrscht, dass sie tot sind, zum anderen eben diese Gewissheit den Schrecken mit sich bringt, dass sie 12 Jahre lang dann doch gewartet haben. Von diesen Geschichten, die jetzt wieder erzählt werden können und die erstmalig 1991 an die Weltöffentlichkeit gedrungen sind, als Irakisch-Kurdistan befreit worden ist und man eben in Irakisch-Kurdistan die kurdischen Milizen oder die kurdische Bevölkerung die Geheimdienstgebäude gestürmt hat und auf diese Art und Weise an die 6 Millionen Akten zugänglich geworden sind, die das Ausmaß des Terrors, der im Irak geherrscht hat, erstmalig zumindest ausschnittsweise bekannt gemacht hat, die ist jetzt so frei zugänglich. Alleine die Selbstorganisation politischer Gefangener, die jetzt wie so viele andere Gruppen auch im Irak landesweit aktiv wird, hat nach der Befreiung Bagdads in verschiedenen Städten 8 Millionen Akten gesichert. 8 Millionen Akten, die nur über den sozusagen Gefangene, politische Gefangene des Regimes sich auf die beziehen und mittels derer zum ersten Mal überhaupt das Schicksal von ganz vielen Menschen rekonstruiert wird. Das Unverständnis ausmacht über sozusagen die alltäglichen und zentral wichtigen alltäglichen Veränderungen immer innerhalb des Nahen Ostens, ist, dass der Nahe Osten inklusive des israelisch-palästinensischen Konfliktes wohl wie keine andere Region momentan auf der Welt eine reine Projektionsfläche eigener Wünsche, Ängste, Ressentiments ist und zugleich ein Feld, in dem europäische Geschichte und die zentralen Begriffe auch europäischer Geschichte, vor allen Dingen der Zeit des Zweiten Weltkrieges, sich ideologisch so eingefressen haben, dass sie eine Art zweiter oder virtueller Realität bilden, die für Leute zentral oder gerade in der Rezeption dann zentraler wird als die Entwicklung oder die Tatsachen vor Ort. Und sich dann um diese völlig inhaltsleeren großen Begriffe dreht, wie Öl, Imperialismus, Besatzung, Selbstbestimmung, Völkerrecht, die letztlich und in letzter Instanz überhaupt nicht mehr in der Lage sind, in irgendeiner Weise noch mimetisch wiederzugeben, was eigentlich die tiefer liegenden Konflikte innerhalb des Nahen Ostens sind. Zu dieser ganz zentralen, dieser irren Rezeptionsweise oder sehr gefährlichen Rezeptionsweise gehört nicht nur das permanente Überkodieren des Irak spezifisch mit deutscher Geschichte, und ich denke, das war in Österreich nicht anders, dass man also auf der einen Seite ununterbrochen die in diesen simplen Demonstrationsslogan destillierten Vergleiche Dresden 1944, Bagdad 2003 gesehen hat. Und wenn Leute über den Irak oder über Bagdad, über die Geschichte des Irak sprachen, in der Regel in Deutschland immer über ihre eigene Geschichte geredet haben und über das Vehikel Irak feststellen konnten, wie sehr sie doch unter dem alliierten Bombardement gelitten haben und es letztlich den Alliierten übel genommen haben, dass sie 1945 vom Nationalsozialismus gewaltsam befreit worden sind. Und auf der anderen Seite man diese ganz ähnliche Konstruktion von dem arabischen Volk hat, was auf der einen Seite sehr stark und sehr bewusst entwickelt worden ist, gerade von panarabischen Parteien, wie etwa der Baas-Partei, die ja selber innerhalb von der letzten 30, 35 Jahre sich ihre eigene virtuelle Fiktion von Volk sozusagen erschaffen hat, von Massen erschaffen hat, die sie dann zu entsprechenden Ereignissen auf die Straße wirklich gepeitscht hat, um der Welt klarzumachen, das hier ist die arabische Straße, das sind die arabischen Massen, die ihren Kampf gegen Imperialismus, Zionismus, die Perser, die Feinde der Dritten Welt, die Feinde der arabischen Nation führen. Und dieses Volk ist nun so, dass es mit großer Begeisterung sich ununterbrochen eben genau für derartige abstrakte Begriffe aufopfert, sodass man ja gerade im Vorfeld und des Irakkrieges die relativ irre Situation hatte, überall in Friedensbewegungen, linken Gruppierungen, aber selbst im Deutschen Bundestag Leute zu haben, die einem ohne große Kenntnis der Situation vor Ort ausdeuteten, was denn nun der Wille des irakischen oder arabischen Volkes ist, was die arabischen Massen tun würden, etc. pp. Während genau die Vertreter dieser arabischen Massen oder vor allen Dingen des irakischen Volkes, die ist doch wesentlich in seiner Vielheit besser zu repräsentieren vermochten als der große Führer Saddam Hussein, nämlich die irakische Opposition, ungehört verhalte, die immer wieder darauf aufmerksam machte, dass ein Großteil der Bevölkerung im Irak als allererstes und oberster Priorität sich den Sturz Saddam Husseins herbeiwünschte und erst als zweites sozusagen sich über die Frage Gedanken machte, auf welche Art und Weise denn nun Saddam Hussein gestürzt werden sollte oder könnte. Denn ich denke, aus eigener Kraft hätte nach 35 Jahren Baasismus wäre es zumindest extrem blutig geworden, hätten die Irakis versucht, in einer Erhebung oder in einer Art von Rebellion oder Revolution Saddam zu stürzen, wären doch sehr, sehr, sehr, sehr viele hunderttausend Menschen auf der Strecke geblieben. Klassische Reflex, wie in Deutschland Nahostpolitik betrieben wird. Man versucht nicht das zu tun, was vernünftig ist, sondern was sozusagen die arabische Straße fordert, weil wenn man den Forderungen der arabischen Straße nicht per präventiven Appeasement nachkommt, dann wird die arabische Straße gefährlich für einen. Diese Äußerung finden Sie schon in Kaiser Wilhelms Tagebüchern, der mit dieser Nahostpolitik ja schon begonnen hat und eigentlich versucht hat, die unterdrückten Völker, die den unterdrückten Deutschen ja so ähnlich sind, im Iran und später in Arabien zu unterstützen, bis eben hin zu diesen gerne verleugneten Kontakten, sehr innigen Kontakten zwischen den Nationalsozialisten und den Vorläufern der Baas-Partei, also Rashid Galiani in Bagdad Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, wo eben ganz gezielt die Nazis mit einer Argumentation, die sehr ähnlich dem klingt, was in Österreich etwa heute Antiimperialisten von sich geben, eine panarabisch-antisemitische Bewegung, antibritische Bewegung aufgebaut hat, die 1941 einen Putsch unternommen hat, der glücklicherweise daran gescheitert ist, dass die Unterstützung aus Deutschland dann doch ausblieb, weil man gerade damit beschäftigt war, in Albanien einzufallen. Aber im Gefolge dieser Unterstützung panarabischer Zirkel im Irak kam es eben 1941 in Bagdad zum allerersten Pogrom und unterstützt vom Mufti von Jerusalem, man sollte das einfach nicht vergessen, unterstützt vom Mufti von Jerusalem, deklarierten die Vorläufer der heutigen Baas-Partei, eines ihrer Hauptziele sei es, die Judenfrage so zu lösen, wie die Deutschen sie lösen würden. Rassismus war es, eine hysterische Stimmung in den letzten 30 Jahren aufzubauen, dass ein äußerer Feind einmarschieren, ein Umbringen, durchsetzen, zersetzen etc. will, dass dieser vermeintliche äußere Feind permanent im Inneren umgebracht worden ist und nicht wenige irakische Kommunisten, irakische Islamisten oder andere gestandene Antizionisten in irakischen Knästen als zionistische Agenten umgebracht worden sind und zugleich diese Art der virtuellen Realität sich im irakischen Massenbewusstsein eingefressen hat, bis sie denn wahrhaftig, was schon fast eine List der Geschichte ist, zur Self-Fulfilling Prophecy geworden ist. Denn wenn man retrospektiv nochmal liest, mit welchen Äußerungen die Baas-Partei sich 1968 an die Macht geputscht haben, dann ähneln die derartig fast schon amüsant den letzten Erklärungen Saddam Husseins aus dem Erdloch, dass es fast wie eine geschichtslose Zeit wirkt. Die ersten Erklärungen der Baas-Partei von 1967 sind die, wir haben das Land vor einer fremden Invasion gerettet, die Amerikaner und die Israelis wollen unser Land einmarschieren, sie wollen uns das Öl rauben, das Land ist durchsetzt mit fremden Spionen und wir, die Baas-Partei, uns ist es sozusagen in letzter Sekunde geglückt, dieses Land von einem Haufen von Agenten, Spionen, Zionisten, fünften Kolonnen und so weiter zu befreien und werden jetzt in einem Blutbad dem Feind zeigen, dass er den Irak nicht einnehmen kann. De facto war es aber 1967 so, dass ich glaube, noch der letzte Imperialist, wie immer er denn aussehen mag und wo immer er sitzen mag, nicht das geringste Interesse hatte, auch nur einen einzigen Soldaten zur Besetzung des Iraks loszuschicken. Das heißt, es handelte sich die ganze Zeit um eine Fiktion und mit dieser Fiktion wurde im Irak 35 Jahre so lange Politik betrieben, Aggressionen gegen die sämtlichen Nachbarstaaten und die eigene Bevölkerung, bis es fast so scheint, als hätte die Fiktion am Ende sich in Realität verwandelt und die amerikanischen Soldaten fuhren durch Bagdad, was sie nie getan hätten, wenn die Baas-Partei nicht mit diesem paranoiden Aufdecken von Verschwörungen, Spionen etc. 30 Jahre lang dieses Land wahrhaftig in Gottes in ein terrorisiertes Irrenhaus verwandelt hätte. Ja. Die Iraker stehen natürlich jetzt vor einer gigantischen Herausforderung, gerade weil, und das muss man sich vorstellen, mit Ausnahme von Kurdistan, das seit 12 Jahren befreit ist, man im Prinzip die 4. Generation von Menschen hat, die nicht nur in dieser allumfassenden Atmosphäre der Angst groß geworden sind, wo ja von Kindern erwartet worden ist, dass sie über ihre Eltern berichten, wo von Eltern erwartet worden ist, dass sie ihre Kinder anzeigen, wo über sittenhaft Leute gezwungen worden sind zu berichten und jeder vor jedem Angst hatte, in einem Staat mit 7 Geheimdiensten und einem Haufen von Spitzeln, Zubringern, sei es freiwillig, sei es bezahlt, sei es unter Druck gesetzt, die natürlich immer jetzt auch noch im Irak leben, die man kennt und die zu der Situation führen, dass man, wie ein Iraki es kürzlich formulierte, einen Staat hat, in dem jede Familie einen Mittäter und ein Opfer in etwa zu beklagen hat, sondern auch Menschen, die in einer mehr oder weniger abgeschnittenen, abgekapselten Situation 30 Jahre lang von einer dauernd auf sie niederregelnden Propaganda voller Verschwörungstheorien, antiamerikanisch, antisemitischer Erklärungen, Theorien über die Hochwertigkeit der Araber, die Minderwertigkeit der Perser, die seit 2000 Jahren irgendwie bestehenden persisch-jüdischen Verschwörungen gegen den Irak und die Araber groß geworden sind und eben vor allen Dingen groß geworden sind in einer letztlich völlig apolitischen Atmosphäre, in der, und das betone ich zum dritten Mal, weil es mir so wichtig erscheint, politische Konflikte nicht als lösbar erscheinen, sondern politische Konflikte immer als Konflikte erscheinen, wo einer von beiden auf der Straße, sozusagen auf der Strecke bleiben muss, nämlich diese Alles-oder-Nichts-Logik, die ja zumindest, wo ich herkomme in Deutschland, die Leute tendieren auch immer gerne dazu. Oder man könnte auch sagen, ein extrem apokalyptisches Denken. Und ein apokalyptisches Denken ist in der Regel immer ein unpolitisches Denken, weil dem apokalyptischen Denken die Vorstellung, dass Politik erstmal im ganz bürgerlichen Sinne darin besteht, dass es unterschiedliche Interessen gibt und diese unterschiedlichen Interessen in öffentlichen Formen austariert werden können, völlig fremd ist. Und diese alleine ganz grundlegenden Vorstellungen von dem, was Politik sind und was man politisch erreichen kann und wie man es erreichen kann mit verschiedenen Mitteln und Methoden, müssen Irakis im Prinzip von Anfang an wieder als Möglichkeiten des sich öffentlichen Ausdruckens lernen und aneignen. Dass Demonstrationen sich eben gegen eine Regierung richten und von einer Regierung etwas fordern und Demonstrationen nicht etwas sind, wo die Regierung einen auf die Straße treibt und man der eigenen Regierung zujubeln muss. Dass eine Demonstration etwas ist, wo man auch ein klares Ziel formulieren kann, wie jetzt etwa in Bagdad ganz häufig Demonstrationen stattfanden, wo es um Lohnerhöhung ging oder die Forderung gestellt wurde, der Chef des Elektrizitätswerkes, ein alter Bassist, setzt ihn ab. Also diese ganz, ganz fundamentalen Vorstellungen von dem, was Politik ist und wie man Politik ausdrücken kann, erstmal reangeeignet werden müssen in einem weiteren Umfeld, in dem das eben in keinster Weise selbstverständlich ist, weil Irakis nicht von Syrern lernen, was eine vernünftige Demonstration ist, da auch Syrer Demonstrationen in der Regel nur kennen, wenn ihr Präsident die Vorstellung hat, dass man mal wieder einen Massenaufmarsch betreiben oder veranstalten müsste. Mitte 30 oder etwas älter, haben in ihrem Leben nie etwas anderes kennengelernt, außer Krieg, Ausnahmezustand, Massenexekutionen, Angst, Propaganda, waren wahrscheinlich in irgendeinem Krieg als Soldaten beteiligt und mussten zwangsweise den Eindruck gewinnen, dass Gewalt Das allerselbstverständlichste Mittel ist, um jede Art des Konfliktes innerhalb einer Gesellschaft oder mit Nachbarländern zu lösen. Das heißt, das alltägliche Leben unter Baathismus war so vollgesogen mit Gewalt, dass die Verwandlung einer Gesellschaft in eine, in der Konflikte nicht gewaltsam gelöst werden, eine sehr, sehr schwierige ist, weil wenn man eine Gesellschaft erstmal vollkommen brutalisiert hat, ist es immer extrem schwierig, diesen Brutalisierungsprozess rückgängig zu machen. Zudem, da in den letzten 35 Jahren alles im Irak, was auch nur ansatzweise mit Organisation, mit Opposition, auch nur mit gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen zu tun hatte, die nicht Baas-Partei gewesen sind, zerschlagen worden ist. Alle Parteien, alle Art der Opposition und in einem Ausmaß zerschlagen worden ist, wie es mehr oder weniger auf der einen Seite präzedenzlos selbst im Nahen Osten ist, wo in den meisten Ländern das der Fall war. Man auf der anderen Seite immer wieder voller Staunen davor steht, wie sich doch in diesem Land klandestin im Ausland, im Untergrund eben eine Art von Opposition erhalten hat, die doch recht effektiv aufgetreten ist und recht effektiv aus ihren verschiedenen politischen Motivationen versucht, jetzt in diesem Land Politik zu betreiben. Aber zugleich sind eben alles das, was unsere Regierung Rot-Grün von der Zivilgesellschaft genannt hat, das finde ich einen ekligen Begriff, aber wenn man alleine nur von sozusagen dem gesellschaftlichen Sektor im Vergleich zum staatlichen Sektor spricht, also ein gesellschaftlicher Sektor, in dem sich kulturelles, soziales, politisches Leben, ökonomisches Leben abspielt, diesen Sektor hat es im Irak nicht mehr gegeben. Der ist vollkommen zerschlagen worden und muss im Prinzip von Neubeginn an erfunden und aufgebaut werden, sei das Selbstorganisationsgruppen eben politischer Gefangene, seien das Zeitungen, seien das kulturelle Gruppen, seien das Frauenorganisationen, seien das Jugendorganisationen, also ein Prozess, der in den letzten 12 Jahren in Kurdistan, wo er möglich war, relativ erfolgreich vonstatten gegangen ist, wo man inzwischen davon sprechen kann, dass es so eine Art von gesellschaftlichem, einem wirklich gesellschaftlichen Sektor sich entwickelt hat, der muss im Irak innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre, vermutlich, wenn es denn funktioniert, muss der von der Pike auf neu geschaffen werden und kann in der Regel sich nur sozusagen beziehen auf Bewegungen, Parteien, Gruppierungen von vor 1968, und das ist inzwischen auch eine vergleichsweise lange Zeit, oder noch von den frühen 70er Jahren, als es der Baas-Partei noch nicht gelungen ist, wirklich alles, aber auch alles im Land zu zerschlagen und diese für sie typische Friedhofsruhe zu erzeugen. Alleine, dass öffentlich in einem Land des Nahen Ostens ein Verfassungsgebungsprozess diskutiert wird und eine Verfassung nicht einfach dekretiert wird, ist für die letzten zumindest 50 Jahre ein weitgehendes Novum, was natürlich insofern extrem schwierig ist, weil die Konflikte, die im Irak ausbrechen, ich sagte, einerseits irakische Konflikte und andererseits die gesamten Bewegungen, Strömungen, Widersprüche, Kontradiktionen der Region widerspiegeln, sei es die Frage einer sunnitischen Dominanz innerhalb des Nahen Ostens, die zum ersten Mal jetzt mit dem Irakkrieg zumindest für gewisse Herrschende in Frage gestellt wird, und das ist ganz speziell Saudi-Arabien. Ich kann jetzt hier keinen langen ethnografischen oder sozusagen religionstheoretischen Exkurs tätigen, das ist nicht der Ort dafür, aber die die Baas-Partei im Irak ganz speziell, fußte in ihren letzten 10, 15 Jahren ganz besonders eigentlich nur noch auf einer ganz kleinen Clique von Leuten, die noch nicht mal aus Bagdad gekommen sind, sondern aus einer Region, die sich das sunnitische Dreieck nennt, regional in etwa 3-4% des Irak ausmacht und von der Bevölkerung auch eher die komplette Minderheit. Und aus den Stämmen, Städten und Clans dieser Region, aus der eben auch Saddam Hussein kommt, der ja bekanntermaßen in der Nähe von Tikrit geboren worden ist, rekrutierte sich die absolute Führungsspitze der irakischen Baas-Partei, an der andere Gesellschaftsgruppen in keinster Weise mehr partizipierten, außer als Klaköre. Es gab dann immer noch so einen Aushängeschiiten und einen Aushängekurden, meistens in den unteren, einflussloseren Rängen der Baas-Partei. Und diese sehr kleine Gruppe rekurrierte sich eben aus hauptsächlich oder fast ausschließlich sunnitischen Stämmen aus dem Zentralirak und übten ihre Terror nun über diese anderen Gruppen aus mit einer zum Teil auch ganz explizit antischiitischen Terminologie. Etwa 1991, als der Aufstand im Südirak brutalst niedergeschlagen wurde, erklärte Saddam Hussein einen Großteil der Bewohner des Südiraks einfach zu dreckig und zu Menschen zweiter Klasse, legitimierte damit die Niederschlagung dieses Aufstandes. Seitdem ist der gesamte, hauptsächlich eben von Schiiten bewohnte Südirak so in einem Ausmaß vernachlässigt worden, dass man sich das kaum vorstellen kann. Also wie der Süden des Iraks, wo die Haupterdölreserven des Irak liegen, in ein Gebiet von der fünften Welt verwandelt worden ist, in dem es größtenteils noch nicht mehr geschlossene Abwasserversorgung gibt, spottet fast jeder Beschreibung. Eine Politik, die von Saddam Hussein erklärtermaßen sozusagen als Bestrafung der Schiiten durchgeführt worden ist. Und damit hat die Baas-Partei ganz extrem selbst diese Konfessionalisierung und Regionalisierung des Iraks vorangetrieben, die sich jetzt auch wieder in den politischen Formation oder einem Großteil der politischen Formation widerspiegelt, die im Irak aktiv werden, weil einfach für etwa Kurden nach dem, was ihnen in der Anfal-Kampagne angetan worden ist und nach der extrem anti-kurdischen auch Propaganda der irakischen Zentralregierung unter der Baas-Regierung erstmal das Allerwichtigste ist, in irgendeiner Weise die Garantie zu haben, dass sie in der Zukunft nicht mehr unter der Politik einer wie auch immer gearteten irakischen Zentralregierung zu leiden haben. Vor diesem Hintergrund geht dem am klarsten sunnitisch definierten Land der Region, Saudi-Arabien, das sich auf eine ganz spezifisch extrem radikale Auslegung des sunnitischen Islam, den Wahhabitismus, stützt, der Arsch ein wenig auf Grundeis, weil seine eigene islamistisch verbrämte antischiitische Terminologie und Politik sich in einer gewissen Hinsicht sozusagen der eher säkular motivierten des Baasismus angeglichen hat und innerhalb des Irak, innerhalb der arabischen Welt, der Irak immer den Bonus hatte, dass in einem Land, in dem die Mehrheit Schiiten sind, er sich die Unterstützung sunnitischer Nachbarländer dadurch sichern konnte, dass er eben diese Politikbetrieb Schiiten aus der Politik nicht nur auszuschließen, sondern wirklich ganz offen zu unterdrücken, dass Saudi-Arabien in keinster Weise irgendein Interesse daran hat, dass sich ein neuer Irak entwickelt, in dem eben ganz maßgeblich, wie auch immer, sei es religiös oder nicht religiös ausgedrückt, schiitische Parteien, Organisationen und Einzelpersonen am Leben und an der Politik sich beteiligen und ein großes Interesse daran hat, dass eben diese Art des sogenannten Widerstandes, also die Terroranschläge auf Koalitionstruppen und vor allen Dingen aber irakische Zivilisten weitergehen, die sich eben ganz hauptsächlich auf genau diese sunnitischen Clans, Stämme und Regionen stützen, geografisch, die die Hauptnutznießer des Saddam-Regimes waren. Also im Südirak oder in Kurdistan gibt es keinerlei sozusagen von dort generierten militanten Widerstand gegen die Koalition, sondern der kommt aus dieser Region und besteht eben einerseits hauptsächlich aus den ehemaligen Nutznießern des Saddam-Regimes, wo auch noch relativ viel Geld fließt, und aus Leuten, die nun aus den Nachbarländern mehr oder weniger als freiwillige islamistische Kämpfer in den Irak ziehen um dort eben ihren großen Kampf gegen die ungläubigen und imperialistisch-zionistischen Besatzer zu führen und sich genau an diesem Punkt auch, obwohl ansonsten häufig es keine so großen politischen Übereinstimmungen gibt, genau an dem Punkt treffen, dass sie in der Regel eben aus ideologischen Strömungen kommen, die sich der sunnitischen Richtung, der radikalisierten, politisierten sunnitischen Richtung verpflichtet fühlen und in dem Kampf gegen sozusagen einen stärkeren Einfluss von vor allen Dingen der Schia, aber auch der Kurden sind sich radikal-islamistische Organisationen, etwa wie die Hamas oder Al-Qaida und die verflossene irakische Baas-Partei durchaus sehr ähnlich und sehr eng miteinander verwandt. Und es ist kein Zufall, dass aus den Reihen der Al-Qaida im letzten Herbst sogar erklärt wurde, dass Schiiten noch schlimmer als Juden seien. Also diese gemeinsame Stoßrichtung ist da und verbindet ideologisch diese Gruppierungen. Die Projektarbeit von Wadi wurde im vergangenen Jahr stark ausgeweitet. Neue Programme wurden initiiert, ein weiteres Büro in Arbil eingerichtet. Die Projektarbeit im Irak steht mit dem Sturz Saddam Husseins erst am Anfang. Dabei ist es gerade angesichts der Krise vergleichsweise einfach, die Anschubsfinanzierung von Projekten zu bekommen, aber fast unmöglich, laufende Kosten abzudecken. Einzig Kontinuität und anhaltendes Engagement bilden jedoch die Grundlage für soziale und nachhaltige Projekte. Deshalb bittet Wadi dringend um eure Spende. Die Kontonummer in Österreich lautet 56 001 069 352, Bankleitzahl 12.000, Bank Austria Kreditanstalt. Am Ende der Sendung wollen wir im Zusammenhang mit Hintergrundartikel zum Irak nochmals auf die Printausgabe von Kontext 21 und der Möglichkeit eines Gratis-Abos verweisen. Mehr Informationen über Wadi und deren Projekt im Irak findet ihr unter www.wadinet.de. Das war eine Sendung der Ökologischen Linken Wien, Ökoli. Die Musik zur Sendung stammte von der CD Sufi Soul. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.